2. Satzteile und Sätze als Wörter lernen. Sprechen Sie laut nach. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wann haben Sie Zeit? Wann haben Sie Zeit? Wann geht es denn? Wann geht es denn? Danke für den Anruf. Danke für den Anruf. Gehen wir zusammen ins Theater? Gehen wir zusammen ins Theater? Ich komme so gegen 10. Ich komme so gegen 10. Ich hätte gern einen Termin. Ich hätte gern einen Termin. Tut mir leid, ich komme zu spät. Tut mir leid, ich komme zu spät. Dienstag? Da kann ich nicht. Dienstag? Da kann ich nicht. Montag? Ja, Montag geht. Montag. Ja, Montag geht.